2020 im Interview Roland Neudert und Petra Kuschlück. Aufgezeichnet wurde das Interview bereits im vergangenen Jahr vor Corona. Absolutely. 30 Minuten nonstop Marabu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt auf Radio Marabu. Damals in der Schule fing die Story an. Ich schrieb ihr täglich Briefe, so mit allem drum und dran. Doch was ich mir erträumte, blieb nur Fantasie. Denn sie schenkte mir nicht mehr als ihre Sympathie. Mit einem alten Benjo hab ich's dann probiert. Schrieb ihr keine Briefe mehr, hab nur noch komponiert. Auf der Abschlussfete gab's doch ein Happy End, als ich für sie mein Lied dort sang mit einer Carmly Band. Hallo Rosalie, die Melodie hab ich für dich erdacht. Sie soll immer bei dir sein, am Tag und in der Nacht. Hallo Rosalie, die Melodie sei wie ein Souvenir, dass ich dir nah bin, trotz alledem da bin, wenn ich auch fern von dir. Sie kreuz und quer durchs Land. Und wo ich meine Lieder sing, reicht man mir froh die Hand. Doch was ich auch bringe, wo ich auch immer bin, in meinem Strauß der Lieder ist eines immer drin. Hallo Rosalie, die Melodie hab ich für dich erdacht. Sie soll immer bei dir sein, am Tag und in der Nacht. Rosalie, die Melodie sei wie ein Souvenir, dass ich dir nah bin, trotz alledem da bin, wenn ich auch fern von dir. Rosalie, die Melodie hab ich für dich erdacht. Sie soll immer bei dir sein, am Tag und in der Nacht. Hallo Rosalie, die Melodie sei wie ein Souvenir, dass ich dir nah bin, trotz alledem da bin, bin ich auch fern von dir. Roland Neudert zusammen mit seiner Ehefrau Petra Kuschlück zu Gast in den nächsten 2 Stunden auf Radio Marabu. Gute Unterhaltung, jetzt Bruce Springsteen erstmal. I'm 2500 miles from where summer sun. Lie by the lake till the evening comes. I run my fingers through your sun-streaked hair. Baby, that's the power of prayer. Summer night, summer's in the air. I stack the tables with the chairs. It's closing time, then you're standing there. Baby, that's the power. Drifts across the floor as Benny King's voice fills the air. Baby, that's the power of prayer. Music. Alternative Radio. Wanna be young the rest of my life. Never say no, try anything twice. Till the angels come and ask me to fly. Gonna be 18 till I die. 18 till I die. I live for the minute. If you wanna stay young, get both feet in it. 18 till I die. A little bit of this, a little bit of that, a little bit of everything. Gotta get on track. It's not how you look, it's what you feel inside. I don't care when, I don't need to know why. 18 till I die. Und jetzt für Freunde der heiteren Muse. Ein Tonträger aus unserem Schallarchiv. It's so easy to fall in love. It's so easy to fall in love. People tell me love's for fools. So here I go, breaking all of the rules. It seems so easy. Doggone easy, it seems so easy. Seems so easy. Well, your concern, my heart has burned. It's so easy to fall in love. It's so easy to fall in love. Set apart for me, it seems so easy. Seems so easy. Oh, so doggone easy. Radio Marabu. Radio Marabu. I wanna know all about you. Is your love for me so true? I miss you. I only dream of you. I cannot sleep without you. Without you, I miss you. I'm so lost without you. You better look around before you hit the ground. on a deadline. Gonna send you down. Jetzt rockten AC/DC, davor haben wir gehört Chris Mayfield aus Berlin, Buddy Holly, Brian Adams, Bruce Springsteen gleich mehrfach und los ging's mit Roland Neudert, den ich jetzt begrüßen darf hier auf Radio Marabu. Bitte haben Sie noch etwas Geduld, wir melden uns in Kürze. Radio Marabu. Wir laufen zu auf den März 2021. Erstmals jährt sich das Corona-Zeitalter. Vor einem Jahr veranstalteten wir Corona-Sonntage. Diese sind mittlerweile komplett auf unserer archive.org-Seite nachhörbar. Alternative Music. Sternkombo Mais. Ja, also es gab sehr unterschiedliche Arten, dieses Album aufzunehmen. Das heißt, zum Teil hat Manuel mit der Band Live-Aufnahmen gemacht. Es gab Aufnahmen, die in Berlin stattfanden. Und es gab ungefähr die Hälfte der Titel sind bei mir produziert worden mit Manuel zusammen. Also wir haben ungefähr die Hälfte der Titel gemeinsam sozusagen erarbeitet. Marek Arnold und Sänger Manuel Schmidt. Ich spreche jetzt für meine ganze Klientel. Wir sind jetzt seit März auf Null. Aber ich bin jetzt trotzdem erstmal guter Dinge, weil ich jetzt auch in der Zeit wirklich intensiv kreativ arbeiten kann. Eben auch mit Marek zusammen. Wir haben für das neue Sternalbum auch einige Songs jetzt zusammen gemacht. Und ich sitze jetzt so gerade hier am Finalschliff. Hey, Lord Litter's Magic Music Box. Produziert für Radio Marabu. Auch im Jahre 2021. Musik abseits von allem. Total unbekannte Namen. Zum Beispiel. Steve Kusaba. Wer? Steve Kusaba. Lord Litter's Magic Music Box produziert für Radio Marabu auch über ihren Smart Speaker. Alexa, spiel Radio Marabu. Alexa? Alexa, du dumme Nuss, spiel jetzt endlich Radio Marabu. Alexa, wenn du jetzt nicht gleich Radio Marabu spielst, dann suche ich mir eine andere. Alexa, siehst du das hier? Das ist eine Axt. Analog. Du hast jetzt die Möglichkeit, Radio Marabu zu spielen oder... Starte Radio Marabu. Alexa ist überzeugt. Alexa spielt natürlich Radio Marabu. Auf Radio Marabu freue ich mich auf Gäste. Ich begrüße das Ehepaar Kuschlück, Petra Kuschlück und Roland Neudert. Guten Tag. Hallo, grüße Sie. Hallo, guten Tag. Es ist nicht leicht, ein Interview zwischen zwei Künstlern, die beide eine wunderbare Karriere machen. Ich versuche es heute mal. Ich springe ein bisschen zwischen Ihnen in den Biografien hin und her. Aber am Anfang erstmal, wie fühlen Sie sich? Wir treffen uns Ende 2019. Was steht 2020 für Sie auf dem Programm? Fang mal. 2020 werden wir genauso wie 2019 Veranstaltungen machen. Wir machen nicht mehr so viel wie früher, aber solange wir die Menschen und unsere Fans, das Publikum uns möchte, klingt schon so ein bisschen abgedroschen, aber es ist wirklich so. Und solange wir gesundheitlich keine Probleme haben und es uns Freude macht, werden wir Veranstaltungen machen. Ein Programm von Ihnen heißt ja Musik, die Ihnen Freude bringt. Und ich bin ja hier im Radio der, der Freude auch bringen soll. Jetzt würde ich Sie mal ganz spontan fragen, gäbe es irgendeine Musik, mit denen ich Ihnen für die Sendung eine Freude jetzt machen dürfte? Ihnen beiden. Naja, zum Beispiel, wenn Sie es eröffnen würden mit einem wunderschönen Duett von uns beiden. Das machen wir, das müssen Sie mir aber dann geben. Ja, das heißt Weihnacht, Weihnacht überall. Die Sendung kommt doch kurz vor Weihnachten. Dann fangen wir damit an. Immerhin. Hatten wir ja am 25. November, darf ich vielleicht trotzdem noch erwähnen, unseren 27. Hochzeitstag. Überall auf dieser Welt, lass bitte Weihnachten sein. Lass für alle Weihnachten sein. Jeder Mensch auf dieser Welt kann doch ein Sonntagskind sein. Lass doch Weihnacht für sie sein. Kinder sind der Spiegel und die Hoffnung der Welt. Und so oft vom Himmel eine Schneeflocke fällt, strahlen ihre Augen wie das Licht im Advent. Du, lieber Gott, gib doch, dass es für alle brennt. Überall auf dieser Welt, lass bitte Weihnachten sein. Lass für alle Weihnachten sein. Jeder Mensch auf dieser Welt kann doch ein Sonntagskind sein. Lass doch Weihnacht für sie sein. Lasst uns daran glauben und das Wunder wird wahr. Nur noch ein paar Tage und das Christkind ist da. Bei so vielen Menschen auf dem Wunschzettel steht: Gib uns bitte Frieden, das klingt wie ein Gebet. Überall auf dieser Welt, lass bitte Weihnachten sein. Lass für alle Weihnachten sein. Jeder Mensch auf dieser Welt kann doch ein Sonntagskind sein. Lass doch Weihnacht für sie sein. Lass doch Frieden für sie sein. Ein Duett auf Radio Marabu von Petra Kuschlück und Roland Neudert. Jetzt ist eine Frage, natürlich, Sie haben sich schon angedeutet, eine Frage, die man nicht so einfach recherchieren konnte. Wann haben Sie sich denn kennen und vor allem lieben gelernt? Wir haben uns, also natürlich als Kollegen, schon sehr, sehr oft gesehen. Roland war ja überall in sehr vielen Fernsehsendungen und ich sprang da auch immer als Ansagerin irgendwo rum. Aber lieben gelernt, um Ihre Frage zu beantworten, Anfang 85. Roland hat mich eingeladen zu seinem Showprogramm Ein bunter Weihnachtsteller. Und ob ich diese Veranstaltung moderieren will, habe ich gesagt, ja, aber ich hatte eine gebrochene Hand. Und da habe ich gesagt, kann ich nicht. Und da hat er so keck, wie er ist, gesagt, willst du den Handstand machen oder willst du moderieren? Also bin ich mitgefahren und da ging's los. Und ich war diejenige, falls Sie es genau wissen wollen, ich habe meine Hand auf seinen Oberschenkel gelegt und damit begann. Sie stimmen zu. Ja, das war ein schönes Jahr für mich. Und es begann eine ganz, ganz große Liebe. Und ich muss auch mal was Positives sagen. Wir sind ja schon 34 Jahre jetzt zusammen, aber es hat nichts nachgelassen. Das ist wunderbar. Die Betonung liegt auf nichts, ja? Nichts. Wir wollen ein bisschen durch Ihre Biografien gehen. Ich fange mal bei Frau Petra Kusch-Lück an. Sie haben Krankenschwester gelernt und haben dann als Sprecherin angefangen im Fernsehen der DDR. Im zweiten Programm, das ist etwas Besonderes, weil das zweite Programm damals ja gerade erst frisch eröffnet wurde. Ja. Wie sind Sie da hingekommen? Das zweite Programm wurde in Farbe eröffnet. Ich weiß es noch ganz genau. Ein hellblaues Spitzenkleid, frisch blond gefärbte Haare. Es musste eine blonde Dame dabei sein. Das war ich. Man hat mich gefragt, würdest du dir die Haare färben lassen? Ja, na klar, ich war bereit. Und so bin ich blond geworden. Nicht blöd, klar. Ja, aber das war eine sehr aufregende Zeit, muss ich sagen. Konnte man etwas mehr experimentieren im zweiten Fernsehen oder war das genauso organisiert? Das war, na, im DDR-Fernsehen war alles genau organisiert. Wir haben aber angefangen, uns die Texte selbst zu schreiben und das war eine sehr gute Sache. Wir haben journalistische Lehrgänge besucht und das hat uns schon geholfen und vieles gelehrt, muss ich sagen. Also bis in die heutige Zeit, wenn man selbst mal was schreiben muss, ist schon toll, ja. Das ist auch etwas, was ich jetzt erfragen wollte, weil Sie haben sich ja unglaublich entwickelt. Sie haben dann eigene Shows gemacht. Ich habe mir zur Vorbereitung dieser Sendung auch einige angesehen. Habe ich Ihnen übrigens auf DVD auch mitgebracht. Kommen nachher noch, haben wir noch im Auto, aber die holen wir noch. Und Sie haben ja dann auch tanzen gelernt und alles. Waren Sie sehr ehrgeizig? Tanzen gelernt, wenn man so will, habe ich oder sollte ich lernen. Als kleines Kind mit 6 Jahren hat mich meine Mutti zur Ballettschule geschickt, damit ich sozusagen, wie die Muttis immer sagen, von der Straße kommen und keinen Blödsinn machen. Und dann bin ich beim Ballett geblieben, wollte unbedingt Tänzerin werden, habe dann eine Prüfung gemacht an der staatlichen Ballettschule in Berlin, war aber zu klein. Leider haben meine Eltern nur dafür gesorgt, dass ich 1,57 geworden bin. Damit war dieser Traum vorbei, aber ich habe angesagt im zweiten Programm und gleichzeitig war ich Krankenschwester im Hedwigskrankenhaus. Ich habe beides 5 Jahre lang gemacht, bis ich dann vom Fernsehen festen Arbeitsvertrag bekommen habe. Dann haben Sie auch dreimal den Kessel Bundes moderieren dürfen, die Show Petra kommt. Da haben Sie viele Gäste, internationale Gäste auch begrüßen dürfen. Gibt es da einen Gast, an den Sie eine besondere Erinnerung haben, den wir jetzt vielleicht auch noch spielen können in der Sendung? Also besonders war für mich Dunja Reiter, weil das so eine feine, attraktive, ehrliche Frau im Showbusiness war und sicher noch ist. Die hat mich sehr begeistert und Bonnie Tyler, weil ich da zum ersten Mal mein Englisch anbringen musste. Und das war lustig und unvergessen zugleich, ja. Bonnie Tyler habe ich auch Erinnerungen, sie ist ja auch sehr, sehr klein und Bonnie Tyler war auch mal zu Gast. Wir spielen jetzt Musik von Bonnie Tyler, machen wir es einfach. Me. Yeah.

zusammengeballt und habe gesagt, das ist deine Chance, wenn die nicht funktioniert, dann kannst du wieder nach Hause nach Rittersgrün, wenn ich darf. Gelernt haben Sie ja, das muss ich hier ablesen, Feinkeramik-Maschinenbau-Schlosser. Was macht man denn da? Feinkeramik-Maschinenbau-Schlosser ist ein Betrieb, der ist da unten in Oberlind gewesen, also in Sonneberg. Mein Schwager hat dort gearbeitet, meine ganze Verwandtschaft hat dort gearbeitet. Dort macht man Maschinen, die Porzellan herstellen. Ah. Ich bin dann auch zu einer Ausstellung geschickt worden nach Berlin und dort musste ich eine große Tellerdrehmaschine vorstellen. Die hat in der Stunde 320 Teller gemacht, die Maschine, automatisch. Das war sehr interessant. Und neben mir war eine Zigarettenfabrik, Jasmazi aus Dresden. Und der ging öfters mal ein bisschen in Berlin die Stadt anschauen, hat zu mir gesagt, pass mal auf, mein Junge, bleibst hier und dann, wenn dir hinten der Ausschuss rausfällt, der Ausschuss von Zigaretten, du kannst rauchen, so viel du willst. Da habe ich mir in Berlin so mit 17 oder 18 Jahren das Rauchen angewöhnt und es ist lange dabei geblieben. Sie haben ja gesagt, in Berlin angefangen und in den 60er Jahren erschienen dann auch eine ganze Reihe Singles. Ich gucke immer mal auf Trödelmärkten und ich habe noch nie eine von Ihnen gefunden, von diesen alten Singles. Das spricht für Sie. Nun ja, also es gibt ja... Ich habe also sehr, sehr viel Schallplatten aufgenommen und CDs aufgenommen. Und es ist für mich also ein ganz angenehmes Gefühl, wenn die Leute schreiben, liebe Roland Neudert, wann kommt wieder mal eine CD? Also es ist so, unser Publikum, was mit uns auch älter geworden ist, lieben Gott sei Dank nach wie vor noch Melodien von mir. Musikalisch gehen wir jetzt zurück in das Jahr 1969. Ich möchte wieder zu Hause sein, zu Hause bei dir. Ich möchte wieder zu Hause sein, das glaube mir. Zwischen Abschied und Wiedersehen kann so viel geschehen. Ich möchte wieder zu Hause sein, nur bei dir, bei dir. Die Wolken am Tag und die Sterne in der Nacht, sie haben mir oft schon das Heimweh gebracht. Zu Hause sein, zu Hause bei dir. Ich möchte wieder zu Hause sein, das glaube mir. Jeder zärtliche Brief an dich sagt, warte auf mich. Bis ich wieder zu Hause bin, freu mich nur von dir. Allein unter Sternen, wenn ich nicht schlafen kann, da schauen deine Augen so zärtlich mich an. Ich möchte wieder zu Hause sein, zu Hause bei dir. Ich möchte wieder zu Hause sein, das glaube mir. Zwischen Abschied und Wiedersehen kann so viel geschehen. Wenn ich wieder zu Hause bin, werde ich nie mehr gehen. Wir sind bei der Solokarriere von Roland Neudert. Sie haben ja in den frühen Jahren viele Seemannslieder, also ein bisschen in die Richtung aufgenommen. Wie hat sich das eigentlich vertragen mit der Herkunft? Ach nee, war gar nicht so schlimm. Also die Redakteure, die haben gesagt, du hast eine tiefe Stimme. Und Fred Froberg, ein sehr angenehmer und bekannter Sänger damals, der hört auf. Also übernimmst du einfach die Seemannslieder. Na, dann bin ich nach Rostock gefahren und überall hingefahren und habe gesungen, Seemann, lass das träumen. Und da war ich eben der Seemannsliedersänger. Aber meine große Liebe gehört natürlich auch den anderen Melodien und die durfte ich auch dann singen. Naja, ich habe ja über 1000 Melodien aufgenommen. Das ist sehr, sehr viel. Und sehr viele CDs, Sie werden es ja selbst dann nachlesen in meiner Biografie. Aber meine Karriere war einfach für mich immer wunderschön. Also es gab zwischendurch auch mal so ganz kleine Absager, wenn meine Melodien mal nicht mehr so die Nummer eins gewesen sind. Aber das hat sich dann nach einer gewissen Zeit wieder erholt und ich durfte wieder lachen und singen. Es gab einen gewissen Schub in den 70er Jahren, da wechselten Sie dann ein bisschen auch zum stimmungsvollen Musiktitel, aber auch volkstümlich. Und ich habe 1980 Ihre erste LP kürzlich mir besorgt. Und die erste LP, Langspielplatte, die große, die war's, oder? War das die erste? Guten Tag, schönes Kind. Davon möchte ich jetzt einen Titel spielen. Suchen Sie doch mal einen aus. Welchen wollen wir nehmen? Naja, Augenblick. Vom Verliebtsein bis zur Liebe war damals lange Zeit die Nummer 1. Ein großer Hit. Den würde ich nehmen. Damit beenden wir die erste halbe Stunde. Ich trank so wie immer allein meinen Wein und lauschte ganz still der Musik. Da kam ins Café ein Mädchen herein, wie zufällig traf mich ihr Blick. Der Abend, der erst nichts Besonderes versprach, sah uns bald so froh und verliebt. Drum wussten wir zwei auf dem Heimweg danach, dass es ein Wiedersehen gibt. Vom Verliebtsein bis zur Liebe ist es nur ein kleiner Sprung. Kommt ein Herz ganz groß in Schwung, hält man's nicht fest, hält man's nicht fest. Vom Verliebtsein bis zur Liebe fühlt man sich verrückt und jung. Man kann selbst sich kaum noch verstehen, doch es ist schön. Die Menschen sehen alle viel freundlicher aus, das Gleiche sagt man auch von mir. Nie sah ich die Frau mit den Blumen vorm Haus, jetzt bin ich schon Kunde bei ihr. Ich kauf mir Krawatten, geh oft zum Friseur, bleib plötzlich vorm Möbelhaus stehen. Trink abends statt Wein ihren Lieblingslikör und brenne darauf, sie zu sehen. Vom Verliebtsein bis zur Liebe ist es nur ein kleiner Sprung. Komm dein Herz ganz groß in Schwung, hält man's nicht fest, hält man's nicht fest. Vom Verliebtsein bis zur Liebe fühlt man sich verrückt und jung. Man kann selbst sich kaum noch verstehen, doch es ist schön. Vom Verliebtsein bis zur Liebe ist es nur ein kleiner Sprung. Kommt ein Herz ganz groß in Schwung, hält man's nicht fest, hält man's nicht fest. Vom Verliebtsein bis zur Liebe fühlt man sich verrückt und jung. Man kann selbst sich kaum noch verstehen, doch es ist schön. Im vergangenen Jahr aufgezeichnet, das Interview mit Roland Neudert und seiner Gattin Petra Kuschlück. In der nächsten Stunde gibt es mehr und in die nächste Stunde geht es auch mit einem Titel von Petra Kuschlück. Jetzt aber Gisela May zusammen mit Frank Schöbel, Chris Dörk und Thomas Lück. Ich tanze. Um die Taille, die Hand, um und dann die rechte von ihr, die links rings. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Nein, nein, so nicht. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Schaut, ich tanze. Natürlich tanzen Sie, Mr. Hackel. Zärtlich legt einen Arm um sie und drückt sie fest an dich ran. Und eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Hey, ich tanze. Rundherum und rundherum ein Schweben soll es sein. Bitte sehr, ein bisschen mehr ästhetisch. Finden Sie mein Tanzen nicht graziös und elfenfein? Als Elfe sind Sie mir zu athletisch. Ach, mein Herz klopft so wild wie nie. Mein Kopf fliegt zum Mond hinauf. Ich tanze und tanze und tanze und hör nie auf. Jetzt kommen Sie dran, Mr. Tucker. Schritt für Schritt immer mit mir. Passt auf, weil ich Platz brauch hier. Er tanzt, ja, Sie können Polka lernen oder Menuett oder Bauchtanz wie die süßen Fatmen. Ja, womöglich holt mich noch die Oper fürs Ballett. Was immer Sie tun, nicht aufhören zu atmen. Ach, mein Herz klopft so wild wie nie. Mein Kopf fliegt zum Mond hinauf. Wir tanzen und tanzen und tanzen und hören nie auf. Ist die Nähe sein, dann denk dran, so nah kommen zweifel ich kaum, wie beim Tanzen. Wenn du ihn noch nicht Liebling nennst, so lad ihn zum Walzer ein, dann dreht sich die Welt, denn so schön ist kein Traum, wie beim Tanzen. Langsam die Welt versinkt, dann ruf bis zum Mond hinauf. Wir tanzen und tanzen und tanzen und tanzen. Und wenn